Am meisten beunruhigte ihn Svidrigailow. Ja, man könnte sogar sagen, dass Svidrigailow jetzt seine einzige Sorge war. Seit dem Augenblick, da er von Svidrigailow in Sonjas Zimmer, in Katharina Iwanownas Sterbestunde, die nur allzu drohenden und allzu deutlich gesagten Worte gehört hatte, schien der gewohnte Fluss seiner Gedanken gestört zu sein. Und obgleich ihn diese neue Tatsache außergewöhnlich beunruhigte, beeilte sich Raskolnikow keineswegs, die Sache aufzuklären. Zuweilen, wenn er irgendwo in einem abgelegenen und menschenleeren Stadtteil in einem erbärmlichen Restaurant alleine an einem Tisch zu sich kam, in Gedanken versunken, ohne zu wissen, wie er hierher gekommen war, fiel ihm mit einem Mal Svidrigailow ein. Und dann kam es ihm plötzlich, klar, deutlich und erregend zum Bewusstsein, dass er sich möglichst schnell mit diesem Menschen verständigen und zu einem Ende mit ihm kommen müsse. Einmal, als er vor die Stadtgrenze gekommen war, bildete er sich sogar ein, dass er hier mit Svidrigailow ein Zusammentreffen verabredet hätte. Ein anderes Mal erwachte er vor Tagesanbruch irgendwo auf der Erde im Gebüsch und begriff nicht, wie er hierher gekommen war. In den ersten 2-3 Tagen, die auf Katharina Iwanownas Tod folgten, hatte er Svidrigailow zufällig ein paar Mal getroffen, fast immer in der Wohnung Sonjas, wohin er ziellos, stets aber nur für einen kurzen Augenblick, gegangen war. Sie hatten immer nur ein paar kurze Worte gewechselt und kein einziges Mal den Hauptpunkt berührt, als wäre es zwischen ihnen verabredet worden, vorläufig darüber zu schweigen. Die Leiche von Katharina Iwanowna lag noch im offenen Sarg. Svidrigailow gab die Anordnungen für die Beerdigung und sorgte für alles. Sonja war auch sehr in Anspruch genommen. Bei der letzten Begegnung hatte Svidrigailow ihm mitgeteilt, dass er die Frage der Unterbringung der Kinder Katharina Iwanownas gelöst habe, und zwar sehr glücklich gelöst. Dass dank einiger Verbindungen alle 3 Waisen sofort in sehr anständigen Heimen untergebracht werden könnten und dass das für sie deponierte Geld viel dazu beigetragen habe, da wohlhabende Waisen leichter unterzubringen seien als mittellose. Er sagte auch etwas über Sonja, versprach, Raskolnikow in den nächsten Tagen aufzusuchen, um sich mit ihm zu beraten, denn es gäbe gewisse Dinge, über die man miteinander reden müsste. Das Gespräch fand im Korridor an der Treppe statt. Svidrigailow sah Raskolnikow unverwandt in die Augen und nach einigem Schweigen fragte er ihn plötzlich mit gesenkter Stimme: »Was ist mit Ihnen, Rodion Romanowitsch? Sie sind so vollkommen verändert.« »Tatsächlich, Sie hören zu und schauen einen dabei an, scheinen aber nichts zu verstehen. Fassen Sie Mut, lassen Sie uns doch einmal miteinander reden. Schade nur, dass ich jetzt so viel zu tun habe, sowohl in fremden wie in eigenen Angelegenheiten. Ach, Rodion Romanowitsch«, fügte er unmittelbar hinzu, »alle Menschen brauchen jetzt vor allem Luft, Luft, Luft. Das vor allen anderen Dingen.«